Und jetzt geht's los. Frontalkraft sorgt in gute Stimmung. Gute Stimmung heute Nacht. Frontalkraft sorgt in gute Stimmung. Gute Stimmung heute Nacht. Ich saß in der Kneipe, plötzlich gab es Schreien. Ein Schläger macht mich an, zum Glück war der voll breit. Wir gingen vor die Tür und ich dachte, oh wei. Doch ich musste lachen, denn er stimmt nur vorbei. Eins, zwei, drei und wieder mal vorbei. Wieder mal vorbei. Wieder mal vorbei, 1, 2, 3 und wieder mal vorbei. Wieder mal vorbei, wieder mal vorbei, ja! Frontalkraft sorgt für gute Stimmung, gute Stimmung heute Nacht. Frontalkraft sorgt für gute Stimmung heute Nacht. Ich lernte ein Mädchen kennen, sie war wunderschön. Gleich am ersten Abend sollte es geschehen. Wir gingen zum Meer und sie machte sich frei. Wir haben noch nicht mal angefangen, da war es schon vorbei. 1, 2, 3 und wieder mal vorbei. Wieder mal vorbei, wieder mal vorbei. 1, 2, 3 und wieder mal vorbei. Wieder mal vorbei, wieder mal vorbei, ja! Wir wissen dieses Lied, es hat kein Niveau. Doch Spaß ist, wenn man trotzdem lacht, denn wir sind gern froh. Also aufgepasst, ich zähle jetzt bis drei. Wir sind nochmal in Kerl und dann ist es vorbei. 1, 2, 3 und wieder mal vorbei. Wieder mal vorbei, wieder mal vorbei. 1, 2, 3 und wieder mal vorbei. Wieder mal vorbei, wieder mal vorbei, ja. La la la la la la la la. La la la la la la la la la. Für gute Stimmung heute Nacht. Frontalkraft sorgt für gute Stimmung heute Nacht.